A. Organisatorische Aspekte. Erstens. Führten KdS bzw. Nationale Sammlung oder Organisationsgemeinschaft zur Neuen Front regelmäßige Treffen durch? Wenn ja, in welchen Abständen? Und warum kommen bzw. kamen da immer wieder die gleichen zusammen? Also die Nationale Sammlung war ihrem Selbstverständnis nach eine völlig offen agierende Wahlplattform und bestand ja nur wenige Monate. In dieser Zeit war sie fast vollständig mit den Vorbereitungen zur Wahlteilnahme und dann mit dem Wahlkampf selber beschäftigt. Da das hessische Langen von Kühnen als geografischer Schwerpunkt der NS-Aktivitäten auserkoren worden war, fand hier eine Art Dauerwahlveranstaltung statt. Ständig kamen auswärtige Kameraden nach Langen und unterstützten die Ortsansässigen bei ihren Aktivitäten, die neben Plakatieren und dem Verteilen von Handzetteln auch das zweimalige Verteilen der Wahlkampfzeitung Der Sturm an alle Langener Haushalte umfassten. Dieser erheblichen logistischen und finanziellen Herausforderung konnte natürlich nur eine straff organisierte und hierarchisch gegliederte Kaderbewegung gerecht werden. Außerdem wurden die Aktivitäten in der heißen Phase des Wahlkampfes auch auf Frankfurt ausgedehnt, wobei es in der Mainmetropole für eine kleine und fast mittellose Gruppe normalerweise fast unmöglich ist, irgendeine Öffentlichkeitswirkung zu entfalten. Das gelang nur durch die Person Michael Kühnens, dessen Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt immer von einem sogar über die Grenzen der Bundesrepublik hinausgehenden Medieninteresse begleitet wurden. Beim Wahlkampfkandidaten Heinz Reiß in Langen gab sich neben der Deutschen auch die Auslandspresse die Klinke in die Hand. Da kam es schon mal vor, dass die Journalisten der größten japanischen Tageszeitung im Flur ihren Kollegen von der Hürriyet begegneten, auf deren Titelseite es Kühnen und Reiß sogar brachten. Der ohnehin seit dem Verbot der ANSNA immer weiter bestehende Kameradschaftsabend der Frankfurter Kameraden wurde so zum wöchentlichen Wahlkampftreffen, bei dem dann die neuesten Nachrichten bekannt gegeben, Materialien verteilt und neue Mitglieder aufgenommen wurden. Völlig anders war die Situation bei der GdNF, die mehrere Entwicklungsstufen durchlief. Obwohl das alles strafrechtlich längst verjährt ist, möchte ich hier nicht allzu sehr ins Detail gehen. Das könnte missverstanden werden. Jedenfalls war